Als Säugling war ich noch zu klein und wusste nichts von Moselwein. Doch schon aus der Wickeltasche schrie ich laut als nach der Flasche. Zum Genießen wird man erkoren, wenn man an der Mosel geboren. Der Mosel ist wie ein Elixier, Gesundheit und Vorsicht schafft er dir. Zum Genießen wird man erkoren, wenn man an der Mosel geboren. Der Mosel ist wie ein Elixier, Gesundheit und Vorsicht schafft er dir. Schon bald stand ich auf einem Bein und schaute gleich zum Keller rein. Voller Entzücken sah ich da ein Schatz von Wein, wie wunderbar. Zum Genießen wird man erkoren, wenn man an der Mosel geboren. Der Mosel ist wie ein Elixier, Gesundheit und Frohsinn schafft er dir. Zum Genießen wird man erkoren, wenn man an der Mosel geboren. Der Mosel ist wie ein Elixier, Gesundheit und Frohsinn schafft er dir. Blinken. Doch heute ist's für mich ganz klar, Moselwein ist wunderbar. Zum Genießen wird man erkoren, wenn man an der Mosel geboren. Der Mosel ist wie ein Elixier, Gesundheit und Frohsinn schafft er dir. Zum Genießen wird man erkoren, wenn man an der Mosel geboren. Der Mosel ist wie ein Elixier, Gesundheit und Frohsinn schafft er dir.